NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, falls ihr mich hören solltet, ich kann nichts hören. Ich bitte meinen Techniker, den Tim, mal reinzukommen, um mir hier mal zu helfen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Also, der Kopfhörer ist ganz tot. Ja, jetzt geht es. Sehr gut, vielen Dank. Vielen Dank, Tim. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht heute, wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Heike und Heike ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Heike. Domian. Hallo, Heike. Um was geht's denn bei dir? Ach, Domian. Ich höre mir so oft deine Sendung an. Ja. Und ich höre so oft so viele verzweifelte, traurige Menschen da drin. Mhm. Und gerade wie auch gestern Abend, die Frau, die von ihrem Mann so schlecht behandelt wird und einfach nicht den Mut findet, sich endgültig von ihm zu trennen. Mhm. Und ich bin so krank, meine Lunge ist kaputt. Ich hätte eigentlich laut Ärzte ab 2012 eine Spenderlunge gebraucht. Mhm. Weil die prophezeit haben, dass meine Lunge da nicht mehr mitmacht. Was hast du für eine Erkrankung der Lunge? Ich habe dieses COPD im Endstadium. Das ist die Krankheit vom Roland Kaiser. Manch einer kann sich das, er hat eine Lungentransplantation bekommen. Ich wundere mich, dass du dann so klar noch sprechen kannst wie jetzt. Ja, ich bemühe mich halt. Mhm. Ja. Ich hänge an einem Schlauch, ich habe eine große Sauerstofftonne bei mir hier im Zimmer stehen. Darüber kriege ich Sauerstoff. Ja, jetzt auch während dieses Gesprächs wirst du auch mit Sauerstoff versorgt. Ja, sonst ging es wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich habe auch sogar schon zweimal noch so ein Notfallspray genommen, dass ich auch wirklich genug Luft habe, um mich mal mit dir zu unterhalten. Ah, finde ich ja ganz toll. Heißt das, Heike, wenn du jetzt schon so lange so schwer krank bist, dass du auch nur noch zu Hause sein kannst und nicht mehr rausgehst? Ja, ich bin sozusagen das, wovor ich immer Angst hatte, die Gefangene meiner Couch. Mhm. Aber, Domian, du kennst doch bestimmt Stephen Hawking. Ja, na klar. Diesen Wissenschaftler. Natürlich. Na und guck mal, mit seiner ALS, er ist total gefangen in seinem Körper. Und er hat zum Beispiel vor kurzem gesagt, solange ich denken kann, gehört mir das Universum. Mhm. Und so geht mir so meine Couch. Solange ich denken kann, solange ich kommunizieren kann, solange ich mit anderen Menschen Kontakt haben kann, gehört mir das Universum. Das ist natürlich eine tolle Einstellung, wenn man das so schafft. Bist du in deiner Wohnung alleinstehend? Jetzt ja, denn ich habe die Scheidung eingereicht nach 28 Jahren Ehe. Wann hast du die Scheidung eingereicht? Vor 6 Monaten jetzt. Und warum hast du das getan? Weil ich genau wie deine Zuhörerin oder gestern Abend nur noch Kälte gespürt habe. Mhm. Er war mir gleichgültig geworden. Gut, dass nach 28 Jahren Ehe die Liebe nicht mehr da ist, konnte ich ja verstehen. Mhm. Aber die Partnerschaft, den Freund, den habe ich vermisst. Ist das aber, wenn man schon so schwer krank ist und da hat man ja schon einiges zu tragen im Leben, dann noch so eine Scheidung, so eine Trennung durchzuziehen, woher nimmst du die Kraft? Domian, allein sein heißt nicht gleichzeitig einsam zu sein. Das stimmt sehr wohl. Und man kann in einer Beziehung verdammt einsam sein. Eben. Mhm. Und ich war einsamer als jetzt, wo ich allein bin. Hast du es vielleicht sogar als Befreiung empfunden? Dass, ja. Ja. Wie lange bist du eigentlich schon so schwer krank? Angefangen hat es 2000. Mhm. Bis 2000 war ich sogar Fußballschiedsrichterin. Ach. Und ich liebe Fußball. Meine Kinder, mein Sohn spielt Fußball. Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn. Mhm. Zwar nur in der Bezirksliga hier bei uns auf dem Dorf. Immerhin, ist ein Anfang. Gell? Und er macht's gut. Er macht's so toll. Und meine Tochter, die ist in meine Fußstapfen getreten, die ist Bundesliga-Schiedsrichterin bei den Frauen in der ersten und zweiten Bundesliga. Ja. Allerdings war nur an der Linie, also Linienrichterin. Das klingt nach einem guten Verhältnis zu den Kindern. Du sprichst sehr herzlich. Jetzt wieder. Jetzt wieder. Ja. Die Scheidung, als ich beschlossen habe, mich scheiden zu lassen. Meine Kinder sind sehr behütet aufgewachsen. Mhm. Ich war Hausfrau, ich war gerne Hausfrau und Mutter. Mhm. Und habe das auch völlig gelebt, Hausfrau und Mutter zu sein. Waren die Kinder denn enttäuscht, dass du dich scheiden lassen wolltest? Mein Sohn maßlos. Ah, aber das hat sich jetzt wieder eingerenkt. Ja, ja, nach einem sehr schweren Weg. Ich habe sehr oft geweint. Es war sehr schlimm. Ich hatte Angst, meinen Sohn für immer zu verlieren. Das war richtig schwer. Kommen die Kinder dich denn oft besuchen? Ja, ja, meine Tochter, wir wohnen ja noch in einem Haus. Ach so, ja, das ist natürlich hochpraktisch. Es hat seine Vor- und Nachteile, sagen wir so. Klar, es herrscht so eine gespannte Atmosphäre. Mein Mann wohnt im Haus, seine Mutter habe ich vor 10 Jahren, etwas mehr als 10 Jahren, den Fehler gemacht, hat er zugestimmt, wie er mich gefragt hat, ob wir sie zu uns ins Haus nehmen. Mhm. Und Domian, mein Traum war ja immer Familie. Ach, Moment mal, in dem Haus wohnt auch noch dein Ex-Mann und die Schwiegermutter? Ja. Oh ja, und wie ist denn jetzt dein Verhältnis zu deinem Ex-Mann? Wir sehen uns und wir sehen uns nicht. Wir sprechen das Allernötigste miteinander. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Nee, also das ist schon sehr belastend. Kann das sein, dass die schwere Erkrankung eure Beziehung auch dann letztendlich kaputt gemacht hat? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich glaub's nicht. Ich war eigentlich, schlimm war die Erkenntnis zu sagen, wir waren ich finde dafür kein Wort, das auszudrücken, wir waren eine Gemeinschaft. Mhm. Ich war nicht seine große Liebe. Nicht seine große Liebe? Nein. War er denn deine große? Er war 40 und er hatte irgendwo das Gefühl, er müsste jetzt mal heiraten und jetzt endlich mal Familie gründen, so ungefähr. Und was hast du für ihn empfunden damals am Anfang? Oh, ich war verliebt. Du warst verliebt. Sehr für dich sogar. War's, ja. Und ich habe mich auf diesen ganzen Neuanfang Familie, ich war ja auch schon 30, auch, wie gesagt, mein großer Traum war, immer eine Familie zu haben. Heike, ich habe es richtig verstanden, dass du dann den Schritt gemacht hast, du hast dich von ihm getrennt, so war es richtig. Das finde ich wirklich ganz toll, muss ich dir sagen, und auch sehr mutig, dass nach so vielen Jahren zu tun, in Anbetracht der schweren Erkrankung und auch noch in Anbetracht der Wohnsituation. Das ist schon ein toller Schritt. Das ist auch wahnsinnig schwer, denn ich habe ein halbes Haus und ich habe nichts. Mhm. Ich muss zum Sozialamt gehen. Mhm. Ich kriege jetzt, weil er sich weigert, mir Unterhalt zu bezahlen, bekomme ich vom Sozialamt so eine Sozialhilfesatz. Mhm. Und ich muss dazu, das sind knapp 400 Euro im Monat. Also es sind nur Komplikationen entstanden dadurch. Ja, natürlich. Aber die Seele war befreit. Oh ja. Ja. Und ich nehme es nicht zurück. Ja, das ist super. Das ist sehr gut. Ich kann endlich mal nach 28 Jahren ein selbstbestimmtes Leben führen. Mhm. Ich kann ohne jemanden Rechenschaft ablegen zu müssen, irgendwo hingehen. Was meinst du, Heike, wie viel Frauen oder vielleicht auch Männern, du gerade aus der Seele sprichst, die so eine Sehnsucht haben, endlich mal ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Ja, und dafür sollte man aber auch alles tun. Alles. Und wirklich auch weniger darauf achten, was kann ich verlieren. Mhm. Weißt du, Domian, es interessiert mich nicht, ob ich eine Haus verliere. Mhm. Meine Kinder, das interessiert mich, meine Kinder darf ich nicht verlieren. Jetzt hast du mir vorhin gesagt, 2012 hättest du schon ein Spenderorgan haben müssen. Nur haben wir schon 2016. Das heißt, das ist doch alles ganz auf Kante genäht bei dir. Ja. Kann ich habe auch jetzt gerade wieder eine ganz starke Erkältung. Und wenn ich nicht aufpasse und die in eine Lungenentzündung übergeht, dann muss ich wieder ins Krankenhaus. Und ich weiß dann nie, ob ich es überlebe, ob ich es schaffe. Verstehe. besteht denn jetzt noch, also wenn du jetzt von der Erkältung wieder gesund geworden bist, besteht denn die Hoffnung, dass du jetzt bald ein Spenderorgan bekommst? Nein, ich kriege kein Spenderorgan und Domian, ich möchte auch keins haben. Warum kriegst du kein Spenderorgan? Weil hier bei uns in Bayern wurde gesagt, dass wenn man über 60 ist, dann würde sich so eine schwere Operation nicht mehr lohnen. Nicht mehr lohnen? Für COPD-Erkrankte. Weil bei COPD-Erkrankten ist durch diese Anstrengung zu atmen auch sehr oft das Herz in Mitleidenschaft gezogen. Ach so. Das heißt, du bräuchtest dann nicht nur eine Lunge, du bräuchtest wahrscheinlich eine Lungenherz. Und das, da das so ein riesengroßer Eingriff ist, würdest du es auch gar nicht wollen, selbst wenn es ginge? Ja, nein, vor dem Eingriff hätte ich keine Angst. Ich habe die Kraft, ich würde das durchstehen. Mhm. Aber guck doch mal, Domian, ich bin 60. Mhm. Durch ein Spenderorgan könnte ich 10 Jahre gewinnen. Mhm. Es gibt junge Leute, die genauso krank sind wie ich, die Muskoviszidose haben, die auch auf ein Spenderorgan warten. Und ich finde es eigentlich für mich, ich möchte damit nicht leben. Ich denke mir, wenn jemand Junges dieses Organ bekommen könnte. Das ehrt dich sehr, dass du das so siehst und sagst, liebe Heike. Es gibt zu wenig, es gibt viel zu wenig Spende. Wenn es mehr Spende gäbe, dann könnte ich auch sagen, oh ja, ich gönne meinen Kindern noch die 10 Jahre, dass ich noch mit ihnen zusammen sein kann. Ich möchte mich noch 10 Jahre lang an dem Leben freuen. Aber wie gesagt, die Möglichkeit ist nicht da. Und dann freue ich mich halt lieber, solange ich es kann. Ja, das ist eine sehr gute und richtige Einstellung. Liebe Heike, schön, dass du angerufen hast. Und ich glaube, du bist so eine schwerkranke Frau und trotzdem so lebensbejahend. Ich glaube, dass du vielen anderen kranken Menschen, die uns jetzt zuschauen und zuhören, auch ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Optimismus rübergebracht hast. Das wollte das ich. Freut das mich war sehr. Der Grund, weshalb ich angerufen habe. Sehr nett, sehr schön. Ich höre in euren Gesprächen oft so viel Leid und so viel Ausweglosigkeit. Mhm. Und dabei möchte ich dann so gern jedem Einzelnen sagen, hey, ich sitze hier, ich höre dir auch zu. Mhm. Domian hört dir zu, ich höre dir zu. Und wir kennen das, wir verstehen dich. Aber verlier doch nicht die Kraft, verlier doch nicht die Freude am Leben. Wir haben doch nur dieses eine. Ja, wahrscheinlich. Das deutet vieles darauf hin. Liebe Heike, ich wünsche dir, dass du trotz der schweren Belastung, die du zu ertragen hast, dennoch viele schöne Zeiten vor dir haben wirst und deine neue Freiheit auch genießen wirst können. Ich hoffe es sehr. Von Herzen alles Gute. Danke, Domian. Dir auch. Dankeschön. Tschüss, Heike. Tschüss. Tschüss. Die Heike. Und es geht weiter mit Stefan. Stefan ist 44. Guten Morgen, Stefan. Ja, wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Um was geht's bei dir? Das Problem ist, ich war verlobt, 3 Monate lang. Ich war in einer Beziehung. Wie lange? Ein Jahr. Ja, ein Jahr lang waren wir in einer Beziehung. Ein und 3 Monate waren wir verlobt. Ja. Da muss ich aber zu sagen, die Frau, wo ich mit verlobt war, die war selber noch verheiratet. Und hat auch noch mit dem Mann so lang zusammengelebt. Warum habt ihr euch denn da schon verlobt, wenn sie noch verheiratet war? Ja, weil sie hat mir immer gesagt, ja, sie wollte sich trennen und sie hat mir das Lauf vom Himmel gelogen quasi. Verstehst du? Und ich habe mich wirklich drauf eingelassen, weil ich liebe diese Frau immer noch, muss ich dazu sagen. Und im Endeffekt ist sie wieder weggezogen mit ihrem Nochmann und lügt mich immer noch an. Ja, sie möchte jetzt noch gerne eine Beziehung mit mir anfangen. Das Problem ist, wenn ich jetzt ja sagen würde, dann weiß ich noch genau, sie kommt von ihrem Ex-Mann nicht los. Was heißt denn, sie ist wieder weggezogen? Wo war sie denn vorher? Bei dir? Sie hat ja, ja, bei mir in der Umgebung, weil ich komme ja aus dem Sauerland und sie wohnt auch noch im Sauerland. Also sie ist nicht quasi sehr weit weggezogen. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt ja sagen würde, dann weiß ich ganz genau, das geht vielleicht ein paar Wochen gut und dann sagst du wieder, nee, sie kann nicht los und den Ex-Mann und so. Also sie ist weggezogen und ihr habt euch dann zunächst erstmal getrennt. Verstehe ich das richtig? Wir waren auseinander, genau. Wart auseinander. Wie lange seid ihr jetzt auseinander? Ich würde sagen eine Woche oder so. Ach so. Ganz frisch. Mhm. Und schon das nach, Problem ist, und schon das nach Problem die, ist, ja, ich frage, ich muss es erstmal alles verstehen. Und nach dieser Woche kommt sie jetzt schon wieder an, dass sie doch wieder mit dir zusammen sein möchte? Ja, genau. Sie wohnt ja mit dem Ex-Mann zusammen, immer noch. neuen Wohnung. Es war ich Samstag und Sonntag war ich bei ihr. Und der Ex-Mann darf auch nicht wissen, dass ich immer dahin komme. Ja. Weil sonst wird angeblich da nur Ärger geben und so. Aber dann soll sie doch ehrlich sein zu mir. Dann soll sie mir doch ehrlich sagen, was sie will. Ja, du warst jetzt also da. Und, und was hat sie da gesagt? Was will sie? Sie ist gerade umgezogen in eine neue Wohnung mit ihrem Ex-Partner. So. Und was will sie jetzt? Und dann kommst du angeschnallt und dann? Was sagt sie? Ja, sie will angeblich eine Beziehung mit mir. Was? Sie will eine Beziehung mit dir? Ja, richtig, genau. Dann doch wieder, obwohl ihr gerade getrennt wart. Richtig, genau. Und ich muss dazu sagen, wir hatten, bevor sie umgezogen ist, hatten wir ja einen Dreier gemacht. Ich, die Frau und ihr Nochmann, verstehst du? Ach so, Moment, der kennt dich sogar, der weiß, der wusste, dass du, der wusste auch, dass du da bist. Richtig, genau. Ach so. Richtig. Okay, ihr habt einen Dreier. Jetzt geht das gleiche Problem wieder los, jetzt belügt sie wieder ihren Mann und jetzt belügt sie wieder mich, weil, wie gesagt, am Sonntag war er nicht da, am Samstag war er auch nicht da, da war ich da in der neuen Wohnung. Moment mal, ihr habt Dreier gemacht. Nein. Jetzt nicht, das ist schon klar. Ja, lass mich mal befragen. Ihr habt im sexuellen Sinne einen Dreier gehabt. Weil, wusste der Mann denn, dass sie auch in dich verliebt ist und du in sie verliebt bist? Ja, das wusste der. Wusste er auch? Ja. Und dann hat er sich auf einen Dreier eingelassen? Ja, weil er wird ihr immer hinterherlaufen. Haben die Kinder? Nein, die beiden haben nicht. Keine Kinder. Und wie lange sind die schon zusammen? Boah, weiß ich gar nicht, fünf Jahre. Deswegen hat sie auch zu mir gesagt, wahrscheinlich ist es deswegen, dass sie nicht von ihm loskommt. Was? Das Problem ist, ich liebe diese Frau. Moment, langsam. Was ist, weswegen kommt sie von ihm nicht los? Weil die 4-5 Jahre zusammen sind? Ja, richtig, genau. Naja. Stefan, was reden wir da? Also erstmal finde ich es sehr naiv von dir und von euch, sich zu verloben, bevor nicht die andere Sache richtig getrennt ist. Da verlobt man sich nicht. Ne? So, jetzt, um dieses Hickhack zu beenden, musst du sie klar fragen, was sie will. Und dann musst du ihr sagen, okay, dann zieh aus. Und wir fangen ein neues Leben an. Dafür musst du aber ausziehen und deinem Mann sagen, dass du mit ihm nicht mehr zusammen sein möchtest. Das Problem ist ja, ich habe ihr das ja so gesagt, dann hat sie mich ja auch angelogen, dann hat sie zu mir gesagt, er wäre ausgezogen am Wochenende, also vor 2 Wochen. Und dann habe ich durch Zufall erfahren, dass nicht nur er ausgezogen ist, die sind komplett weggezogen. Sie ist dann komplett mit ihm in eine neue Wohnung gezogen. Das war das Endeffekt. Also hat sie mich da quasi schon wieder belogen. Was empfindest du denn für die Frau noch nach diesem Hin und Her? Ja, wie gesagt, ich liebe diese Frau, aber ich habe Angst. Wenn ich jetzt nochmal Ja sagen würde, dann weiß ich ganz genau, ich würde auf die Schnauze fallen. Sag doch nur Ja, wenn sie klare Fakten schafft. Das schafft sie nicht, das kann sie nicht. Okay, dann ist sie nicht deine Frau. Wenn du das so klar sagst. Sie schafft es nicht, sie kann es nicht, es wird immer ein Hickhack geben. Dann ist sie nicht deine Partnerin, dann geh. Das Problem ist, ich kann nicht alleine sein. Das ist das Problem bei mir. Stefan, da musst du es mit 44 Jahren aber verdammt endlich mal lernen. Nur weil man nicht alleine sein kann, sich auf irgendwelche vermurksten Beziehungen einzulassen, das geht nicht. Da tust du deinem Leben nichts Gutes. Ja, das habe ich auch schon gehört. Bitte? Und noch Peter gesagt, ich soll die Frau einfach gehen lassen, sagen, am besten melde ich nicht mehr bei mir und gut ist. Wenn du das so darstellst, dass die das nicht kann, dann musst du gehen. Und wenn du, wie war das denn bisher in deinem Leben, 44 Jahre, warst du denn schon mal einen gewissen Zeitraum mal alleine? Ja, nicht wirklich viel, weil ich war ja auch mal verheiratet, habe einen Sohn. Und also bis jetzt hatte ich immer nur Pech mit Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du bist immer von Beziehung zu Beziehung gesprungen. Ja, genau, weil von einem alle sagen zu mir, ich bin zu gutmütig mit der Frauen, weil ich gebe und im Endeffekt kriege ich immer nur Tritte. Die nutzen mich immer aus. Vielleicht bist du auch nicht kritisch genug. Das kann auch sein. Ziehst dein Ding nicht so durch. Stefan, ich kann dir da nicht mehr zu sagen. Wenn die Sachlage, wie gesagt, so ist, dann musst du gehen. Und wenn du Probleme hast mit dem Alleinsein und das alleine nicht schaffst, das zu bewältigen, dann musst du dir mal für eine gewisse Zeit eine professionelle Hilfe suchen, um das Alleinsein zu trainieren. Mehr kann ich dir nicht sagen. Also meinst du, ich soll sie wirklich jetzt komplett in Ruhe lassen? Ich tendiere dazu, nach dem, was du gesagt hast, ja. Wenn du sagst, dass sie sich nicht von ihrem Typ trennen wird. Na, willst du nicht. So, dann musst du dich trennen. Ich vermute, sie will einfach nur ihren Spaß haben. Okay, dann musst du Konsequenzen ziehen, Stefan. Okay? Ja, okay, ich bedanke mich. Alles Gute, viel Glück. Danke. Ciao. Tschüss. Um 1.20 Uhr ist Jan hier. Jan ist 24. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jan. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um das fatale Alkoholsyndrom. Das heißt, du bist Alkoholiker? Nein, das heißt, dass meine Mutter in der Schwangerschaft getrunken hat und ich davon Schäden leide. Ah, jetzt verstehe ich. Deine Mutter hat in der Schwangerschaft, während du unterwegs warst, gesoffen. Genau, wenn ich im Bauch noch war, hat sie getrunken. Und welche Schäden hast du jetzt davon getragen? Davon habe ich Schäden getragen, dass ich eine Behinderung von 80% habe. Mhm. Kannst du die Behinderung mal beschreiben? Die Behinderung kann ich sehr gut beschreiben. Und zwar geht es darum, dass ich viele Probleme habe, zum Beispiel mit der Psyche Probleme habe. Mit der Psyche? Genau, dass ich nicht gerne mit Leuten darüber sprechen, was mit mir gerade los ist, dass ich mich gerne selbst zurückziehe und eine Mauer aufbaue und keinen an mir ranlasse. Hast du körperlich bist du auch behindert? Nein, körperlich nicht, aber so sagen wir mal, dass ich Probleme mit der Psyche habe. Und man nennt das, ich habe das gerade so ein bisschen lachhaft zur Seite geschoben, weil ich es nicht gleich verstanden hatte, nennt man das fetales Alkoholsyndrom? Nee, fetales Alkoholsyndrom nennt man das. Ah ja. Also es sind psychische Probleme, die für dich daraus erwachsen sind. Genau, und das heißt, dass ich halt, wenn ich Probleme habe, zum Beispiel, dass ich dann halt mich zurückziehe und mit keinem Menschen darüber sprechen will, wie es das ich die Probleme aus der Seite schaffe. Ne? Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Probleme habe mit Freunden oder sonst wem, dann will ich nicht mit niemandem darüber reden. Wenn ich dich jetzt so sehen würde, würde ich es dir gar nicht ansehen. Frage ich dich. Nein, das stimmt. Das wird man mir nicht ansehen. Aber man wird irgendwann merken, wenn man mich länger kennen würde. Ja, verstehe. Hast du denn die Möglichkeit gehabt, einen Schulabschluss zu machen oder eine Lehre vielleicht zu machen? Eine Ausbildung habe ich gemacht, das war Maler und Lackierer. Mhm. Aber auch mit Hilfe und so. Und arbeitest du heute in dem Beruf? Nein, leider arbeite ich momentan nicht, weil ich das nicht schaffe. So von meiner Psyche und von meiner Krankheit aus schaffe ich das leider momentan nicht. Das heißt, so eine Arbeitssituation, 8 Stunden mit Beanspruchung, Stress vielleicht, das schaffst du nicht. Das ist überfordert dich. Richtig, das überfordert mich total. Ich habe versucht, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, beim Marktkauf, im Getränkemarkt, also im Einzelhandel. Das habe ich nicht geschafft. Wie und wo lebst du? Zum Beispiel lebst du alleine in einer Wohnung? Nein, momentan lebe ich in einer WG. Aber ich versuche jetzt meine eigene Wohnung wieder zu kriegen, dass mein Leben versuche, wieder einigermaßen auf Reihe zu kriegen. Ist das so betreutes Wohnen, diese WG? Richtig, das ist betreutes Wohnen momentan. Fühlst du dich da wohl? Nein, ich fühle mich da auch nicht richtig wohl, wenn ich ehrlich bin. Was wäre denn dein Traum und dein Wunsch? Mein Traum wäre, dass ich, wie gesagt, meine eigene Wohnung habe und dass ich wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt mit Hilfe arbeiten könnte. Ich verstehe, das ist ja auch nachvollziehbar. Hast du denn noch Kontakt zu deiner Mutter? Nein, zu meiner leiblichen Mutter habe ich leider keinen Kontakt mehr, seit 2 Jahren jetzt nicht mehr. Du bist aber dann bei der leiblichen Mutter aufgewachsen. Nein, das war auch nicht. Ich bin auch nicht bei meiner leiblichen Mutter leider nicht aufgewachsen, weil ich bei meiner leiblichen Mutter und meinem leiblichen Vater, der ist 2008 gestorben, wenn ich ehrlich bin, an Krebs. Und dann bin ich zu meiner Mutter hatte ich dann leider keinen Kontakt mehr und dann bin ich in ein Kinderheim gekommen und bin mit 8 Jahren, wo ich 8 Jahre alt war, bin ich aufgenommen worden in einer Pflegefamilie und habe von 8 bis 19 Jahre, bis ich 19 war, in dieser Pflegefamilie gewohnt. Hat diese Pflegefamilie dich gut behandelt? Ja, zu Anfang war es auch sehr schwer, da klarzukommen. Mein Pflegevater hat mich nicht so gut behandelt, wie ich wollte. Ich hatte viel Stress mit ihm. Aber danach ging es sehr, sehr gut und dann ist mein Pflegevater auch gestorben. Und danach hatte ich mit meiner Pflegemutter sehr engen Kontakt und habe auch viel mit ihr durchgemacht und bin auch öfters leider abgehauen, weil ich auch nicht klarkommen konnte bei ihr. Aber danach hat das gut geklappt, bis ich 19 war, dann bin ich da ausgezogen. Ja. Nochmal zu deiner leiblichen Mutter. Weißt du, wie viel sie damals in deiner Schwangerschaft getrunken hat? Das weiß ich leider nicht, aber ich weiß halt, dass sie mehrere Männer gleichzeitig hatte und mehrere Kinder gleichzeitig so auf die Welt gesetzt hat, wenn ich ehrlich bin. Hast du über dieses Problem irgendwann mal mit ihr sprechen können? Mit ihr hatte ich, ja klar, ich habe sie wieder getroffen nach jahrelanger Zeit und habe versucht, mit ihr zu sprechen. Und das hat auch nicht so geklappt, wie ich mir vorstellen konnte, weil ich da auch schlecht behandelt worden bin. Und dann bin ich auch wieder nach Hause, weil ich nicht wollte, dass ich so weiterhin schlecht behandelt werde. Das heißt, weiß sie, dass du ja diese Behinderung durch ihr schlimmes Fehlverhalten davongetragen hast? Ich hoffe, dass sie es weiß, aber sie sieht es mir, glaube ich, nie an und denkt auch nicht, sie denkt auch, dass ich sie dadurch verarschen würde, aber ich habe einen Ausweis und ich könnte ihr das sogar beweisen, dass ich die Behinderung habe. Was denkst du über deine leibliche Mutter? Ich denke momentan, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr über meine leibliche Mutter, weil ich sie auch irgendwie, also wie sich das anhört, schwer, aber ich will sie hinter mir lassen, weil sie mir auch viel angetan hat. Und also da ist eher Gleichgültigkeit, weniger Hass, dass sie dir das angetan hat? Richtig. Ist ja letztendlich auch gut, Jan. Man kann es ja jetzt in dem Sinne, die Vergangenheit kann man nicht mehr verändern. Und es heißt ja jetzt nach vorne zu schauen und dass du ein schönes und für dich schönes Leben führst. Bist du denn mal oder vielleicht sogar im Moment noch in einer psychologisch-psychiatrischen Behandlung? Also ich habe nicht einen Psychiater, sondern wie nennt man das? Ich weiß jetzt nicht, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Es ist kein Psychiater, sondern Psychologe. Psychologe. Ja, und der verschreibt mir Tabletten, aber die Tabletten bringen mir nichts. Ich habe das schon oft genug. Ich war jetzt 6-mal in der Behandlung und 6-mal hat er mir Tabletten verschrieben und immer stärker und stärker. Und es bringt mir einfach nichts. Ich merke, die Tabletten bringen mir nichts. Also ist das der falsche Weg, finde ich. Ich würde gerne mal mit so einem Psychologen sprechen, so ehrlich, wenn ich bin. So. Ja, das wirst du gleich können mit meinem Psychologen, mit dem Frank, der im Hintergrund bei mir arbeitet. Der wird dir gleich mal ein wenig erklären und erzählen, was du tun könntest und wie du das tun kannst. Denn ich glaube auch, du brauchst einen guten Psychologen an deine Seite, der dir eben nicht nur Tabletten verschreibt, sondern der sich auch mit dir beschäftigt. Denn ich höre ja auch aus, dass du auch einen starken, du willst ja auch was verändern. Und das ist eine gute Voraussetzung für eine Behandlung bei einem Psychologen. Und du hast ja Ziele, du möchtest arbeiten, du möchtest eine eigene kleine Wohnung haben und einfach ein normales, angenehmes Leben führen. Ja. Und das sei dir wirklich von Herzen gegönnt. Und da wird es auch sicher Mittel und Wege geben, dass man dich da so hinbekommt. Ich hoffe. Behandlung, ja. Lieber Jan, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und der Frank ruft dich gleich an und der kann dir alles in Ruhe erklären. Okay? Alles klar. Gut, dass du angerufen hast und ich wünsche dir viel Erfolg und viel, viel Glück. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.29 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema sagen für morgen. Morgen heißt das Thema Gier. Und ich möchte mit Leuten sprechen, die extrem gierig sind. Extrem gierig nach Geld, nach Essen, nach Erfolg, nach Sex, nach Aufmerksamkeit. Vielleicht auch nach bestimmten Rauschzuständen kann es ja auch eine starke Gier geben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in ihrer Umgebung einen gierigen Menschen haben. Wie lebt es sich mit einem gierigen Menschen? Welche Erfahrungen habt ihr mit gierigen Menschen gemacht? Ihr könnt euch gerne wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen ab 0 Uhr kostenfrei für euch geschaltet. Morgen zum Thema Gier. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und sehr gespannt auf die Sendung morgen. So, aber jetzt geht's weiter mit der Evelyn. Und die Evelyn ist 52. Guten Morgen, Evelyn. Ja, guten Morgen, Domian. Freue mich, dass du da bist. Und über was reden wir? Wir hatten schon mal miteinander gesprochen vor circa 6 Jahren. Ja. Da hatte ich gerade die Diagnose bekommen, dass mein Junge Chorea-Huntington hat. Ja. Ja, und der ist jetzt voriges Jahr im Dezember verstorben. Wie alt ist dein Sohn geworden? Er wäre 8 Tage später 25 geworden. Erklärst du nochmal kurz den Leuten so das Wichtigste zu der Erkrankung, die dein Sohn hatte? Ja, das ist so eine Nervenmuskelkrankheit. Die Muskeln werden nachher hart wie Stein. Mhm. Und irgendwann ist der ganze Körper, sein ganzer Körper war nachher total hart. Mhm. Er konnte nicht mehr reden, nicht mehr, überhaupt nicht mehr laufen, überhaupt nicht mehr. Er hat nur noch mit den Augen kommuniziert und dann irgendwann sind die ganzen Organe waren so von dieser Härte von den Muskeln so zusammengedrückt worden, dass er letztendlich erstickt ist. Ne? Man kann sagen, dass der Körper fast versteinert bei dieser Erkrankung. Ja, genau so. Ist jetzt 25 Jahre ist ja nun ein Drama, ein großes Unglück. Ist er zu Hause bei dir gestorben? Nee, im Pflegeheim. Ich habe ihn gepflegt bis vor jetzt im Februar wären es 2 Jahre, weil ich musste ins Pflegeheim gehen. Ich wollte nicht. Du hast es nicht mehr geschafft. Ich habe noch eine Vanessa und eine Emily, die sind 13 und 11. Mhm. Und ich hatte da echt Angst, dass die bei irgendwann reingehen und der ist tot. Ja. Mhm. Das hätte mir echt passieren können zu Hause. Bist du alleinerziehende Mutter? Ja. Ach, das heißt, da hast du große Verantwortung zu tragen gehabt. Die beiden Kinder und im Pflegeheim der schwerkranke Sohn. Ja. Wie war das so in der letzten Zeit? Wie hat dein Sohn diese sehr schwere Erkrankung aufgenommen? Ja, also sein Glück, sage ich jetzt mal, er hat eine Art Demenz gekriegt. Das ist dann so die Spätfolge von der Krankheit. Also er hat mich nachher auch ja nicht mehr erkannt. So kam es mir jedenfalls manchmal vor. Das heißt, er hat dann auch den Zustand seiner Erkrankung gar nicht mehr richtig mitbekommen? Nee, denke ich nicht. Und das fand ich ja nicht mehr so schlimm, weil vorher, da war der immer, wenn ich da hingekommen bin und ich musste den da lassen. Der hat mich immer angeguckt, dass er mich das mal macht. Ich konnte aber nicht, wenn ich die Mädchen nicht gehabt hätte. Ich hätte mich niemals nicht weggebracht. Niemals. Du hast es wegen der anderen Kinder gemacht. Weil du, habe ich das richtig verstanden, weil du Angst hattest, dass die irgendwann in das Zimmer gehen und der Junge ist tot. Ich hatte ja neben ihm auch ein Babyfon stehen, weil der hatte immer so Erstickungs, der konnte ja nicht mehr schlucken und so richtig, weil er noch zu Hause war. Und da habe ich echt Angst gehabt, dass ich mal das Babyfon nicht höre, wie es manchmal so ist, ja. Und dass der da, ich habe immer gesagt, wenn er im Pflegeheim ist, dann sind da Kräfte und die können ihm helfen. Und er hatte auch Videoüberwachung in seinem Zimmer und so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du das gar nicht mehr geschafft hättest zum Schluss, weil er ja... Ach doch. Ja? Ja, doch. Er lag doch komplett quasi gelähmt im Bett und konnte nichts hören. Aber wo ich ihn ins Pflegeheim gebracht habe, sag ich dir ganz ehrlich, da konnte er mit Hilfe noch laufen. Aber dann ging es rapide bergab. Und das ging so schnell, auch wo wir die Diagnose gekriegt haben, da ist er noch rausgegangen mit den Kindern spielen, da haben wir noch auf dem Dorf gewohnt. Und das ging dann wirklich, da kannst du wirklich sagen, Monat für Monat kam da irgendwas dazu. Ja. Als er ins Pflegeheim gegangen ist, da war er ja noch nicht dement. Nee, ach wo. Da habt ihr darüber gesprochen. Was hat er denn gesagt, als du sagtest, wir müssen das mit dem Pflegeheim jetzt machen? Ich muss mal dazu sagen, er hat gewusst, dass er krank ist. Mhm. Ja, damals. Aber er hat nicht gewusst, was er für eine Krankheit hat. Ach. Ich habe das nicht fertig gekriegt. Und dann kommt so ein junger Mann in ein Pflegeheim? Und der hatte 2002 hatte der ganz schweren Unfall. Mhm. Da hatte der Schädelbruch und lag im Koma, da ist er aus 8 Meter Höhe runtergefallen auf den Kopf. Mhm. Und er hat immer gedacht, es liegt daran, an den Spätfolgen von seinem Unfall. Ja. Ich sagte, wo ich damals die Diagnose gekriegt habe, das habe ich rausgekriegt, weil ich habe seinen Vater suchen lassen müssen. Und da lag er schon in Itzehoe im Pflegeheim und mich hat bei der Schlag getroffen. Ach Moment, ja. Er lag schon im Pflegeheim, da gab es die Diagnose? Sein Vater. Ach, sein Vater. Okay, ja. Okay. Mhm. Weil ich hätte nie damit gerechnet, Domian, dass er so eine Krankheit hat. Nie. Ich habe auch immer gedacht, bis 2010 habe ich immer gedacht, das sind die Spätfolgen von dem Unfall. Das hat mir jeder Arzt gesagt. Jeder Arzt. Wie machte sich die Krankheit denn am Anfang so bemerkbar? Also ganz am Anfang war das, da ist er immer so neben mir gelaufen, hat immer so gehatscht mit den Füßen. Mhm. Ich sage, Kind, hebt die Füße. Das hat mich verrückt gemacht, ja. Mhm. Und dann ist er mal umgefallen, einfach weg. Aber der, ich kann nicht sagen, dass der nicht da war oder so. Der ist einfach nur umgefallen. Mhm. Und da haben sie auf Epilepsie und ach, jeden möglichen Mist haben die mit dem angestellt, ja. Mhm. Aber. Und dann kam irgendwann vor 6 Jahren die Diagnose. Ja, da habe ich seinen Vater suchen lassen müssen. Da habe ich dann die. Schrieb mir dann einen Brief der Anwalt, Herr Königlicht in Itzehoe im Pflegeheim. Achso, du hattest mit dem Vater keinen Kontakt mehr? Nee, überhaupt und nicht mehr. Und da musste eine DNA-Probe wahrscheinlich genommen werden, um zu sehen, ob das eine Erbkrankheit ist oder. Ich bin dann nach Neu-Ulm damals ins Genetikum. Ich habe damals in der Nähe von Ulm gewohnt. Und da haben sie dann Gentests gemacht. Da, aber es war so offensichtlich, ich habe mir das im Internet durchgelesen, und da habe ich das alles gesehen. Mhm. Ich habe da von meinem Jungen das ganze Krankheitsbild gesehen. Warum musste denn der Vater ausfindig gemacht werden? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, der hatte nie Unterhalt gezahlt, der Vater, und Martin war nachher 18 und. Achso, okay. Das hat aber nichts mit der Erkrankung zu tun. Nee. Okay. So, dann ist diese Krankheit diagnostiziert worden. Warum hast du es ihm nicht gesagt? Ich konnte es nicht. Warum nicht? Weil ich nicht wusste, wie. Aber es wurde aber hat er denn dann nicht immer mehr gefragt, als es immer schlimmer wurde? Der hat nie gefragt. Nie. Und selbst also, als er als junger Mann ins Pflegeheim musste, hat er auch nicht gefragt? Nee. Ich habe es ihm, also der Neurologe hat immer zu mir gesagt, Frau, Sie müssen ihm das sagen. Ich sage, ich weiß nicht, wie. Ich habe ihn gebeten, dass er mir hilft. Das sagt er zu mir, das ist Ihre Aufgabe. Das ist eine komische Arztantwort. Er hätte das ja zusammen mit dir machen können. Ja. Machst du dir heute Vorwürfe, dass du ihm das nicht gesagt hast? Ja. Ja. Hm. Ja. Ich meine, er hat es nachher gewusst. Ja. Bitte? Er war ja dann im Genetikum in Ulm. Da gibt es so ein genetisches Zentrum. Mhm. Und da hat dann der Professor mit ihm geredet, aber. Ach so, dann hat das doch gewusst. Ja, nachher zum Schluss ja, aber nicht durch mich. Mhm. Hat er denn dann mit dir darüber gesprochen? Nee. Das heißt, ihr beide habt schweigend nebeneinander gelebt dann? Ja, nee, der hat ganz normal, der hat nie mit mir darüber gesprochen, der hat mir keine Vorwürfe gemacht, ja nicht. Mhm. Also, ja. Das hat er für Sie, bist du denn sicher, dass der Professor ihm das gesagt hat? Ja. Ja, das heißt, er hat ganz für sich alleine, ist er damit dann... Der Professor hat mir gemeint, Menschen, die diese Krankheit haben, überhaupt die so krank sind, die spüren, dass da was ganz anderes noch ist. Mhm. Und irgendwie hat der Martin das geahnt, denke ich mir mal. Und das hat auch der Professor zu mir gesagt. Aber der hat das total fast aufgenommen. Aber er hat es ganz alleine mit sich dann ausgemacht. Ja, ich meine, nachher später habe ich schon mit ihm drüber geredet. Also, und er hat dann zu mir gesagt, Mama, nicht schlimm. Hm? Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe ja mit ihm, und das wirst du sehen, ich habe den 4 Jahre nachher zu Hause gepflegt. Ja. Mhm. Das war so schlimm für mich. Und manchmal konnte ich nicht mal angucken. Damals hatte ich noch einen Freund, der hat das dann alles gemacht. Mhm. Ich konnte, wenn der nach Hause kam, da ist er noch in der Behindertenwerkstatt gegangen, ich konnte den nicht angucken. Ich bin sofort in Tränen ausgebrochen. Mhm. Das habe ich 4 Monate lang gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das geht nicht so, du hast doch andere Kinder, die brauchen dich auch. Ich war zu nicht mehr fähig, was? Mhm. Und jetzt ist Jens vorbei. Jetzt ist er im Dezember gestorben, sagst du. Ja. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Nee, leider nicht. Das ging so schnell. Er hat dann nochmal eine ganz schwere Lungenentzündung gekriegt. Und dann war es vorbei. Er war ja nun so schwer krank. Er war ja so schlimmer geht's ja kaum. Nee. Denkst du, bei aller Trauer, du hast deinen Sohn, deinen jungen Sohn verloren, denkst du dennoch, es war auch jetzt eine Erleichterung, dass er sterben konnte? Ja, ja. Also für ihn auf jeden Fall. Für ihn auf jeden Fall. Das Einzige, was mich tröstet an der ganzen Sache eigentlich. Denn bei dieser Erkrankung gibt es keine Heilung, keine Therapie. Nein. Die schreitet fort. Nicht mal Tabletten. Genau. Ja. Die schreitet einfach fort und bei ihm war es so schlimm. Das war wirklich. Wie gehen denn jetzt die anderen beiden Kinder mit dem Tod um? Also ich sage nur, dadurch, dass er eigentlich, weil Emily, die ist ja nun erst 11 und als Martin das bekommen hat, war er ja erst 15 und da war Emily gerade mal ein Jahr, die ist damit groß geworden. Die kannte es gar nicht anders. Nee, die kannte es nicht anders. Und die hat dann zu mir gesagt, Mama, da wo der Martin jetzt ist, da geht es ihm bestimmt besser. Und meine Große, das war immer so der Liebling von meinem Jungen. Die hat natürlich, also die war total fertig. Die hat geweint und geweint und geweint. Wer ist denn jetzt für dich da? Du musst für die Kinder da sein. Wer ist denn für dich da jetzt in der Trauer? Im Prinzip eigentlich, na, ich sag mal, keiner kann ich auch nicht sagen, aber nicht oft jemand, sagen wir mal so. Am Anfang waren sie alle da. Und dann hinterher nicht mehr, wie man das so kennt. Nee. Ja. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass du neben der schweren Trauer, die du jetzt zu ertragen hast, kommt ja auch diese ganze Zeit der letzten Jahre, die Belastung, das kommt ja alles jetzt zu Bewusstsein, glaube ich. Na. Und das macht einen ja völlig, völlig fertig. Ja. Wie hast du die Beerdigung empfunden? Ich war nicht zur Beerdigung. Du warst nicht zur Beerdigung? Ich konnte es nicht. Ich habe hier zu Hause gesessen. Ich konnte nicht aufstehen, Jost. Ja, später hingegangen, als alles vorbei war. Wer war denn zur Beerdigung? Ach, meine und seine Freunde von früher und so. Weil wir haben, wie gesagt, schon in Baden-Württemberg gewohnt. Und dann habe ich ja mit meiner Mutter versucht zu reden. Ach, das ist auch so ein Drama, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und naja, es waren schon einige da. Aber auch von deiner alten Schule waren noch welche da. Und du konntest nicht hingehen? Ich konnte nicht hingehen. Ich hatte mich ja fertig gemacht. Ich habe da gesessen. War nicht drin und ich konnte nicht hin. Und als noch alles vorbei war, da habe ich mich aufgerafft und bin hin und habe mich von ihm verabschiedet. Und da war er schon beerdigt? Ja. Da warst du alleine am Grab dann? Du konntest wahrscheinlich den Sarg nicht sehen und du wolltest nicht sehen, wie er zur Erde gelassen wird? Ich verstehe. Ich nicht. Evelyn, es tut mir total leid, was du erzählst. Ich ahne die, was eure Familie mitgemacht hat die letzten Jahre und was dein armer Sohn mitgemacht hat die letzten Jahre. Ich finde, dass für meinen Sohn war das, denke ich mal, noch schlimmer. Ach, es ist, ja, natürlich, aber es ist natürlich für alle, für die Mutter genauso schlimm in einer anderen Form. Ich finde, du musst für dich was machen. Wir werden jetzt mal ein bisschen suchen für dich, ob wir dir was an die Hand geben, damit du einen regelmäßigen Gesprächspartner findest. Damit da jemand ist, mit dem du dich austauschen kannst. Sonst habe ich ein bisschen Sorge, dass du ganz zusammenbrichst vor all der, vor den Schmerzen und der Erinnerung. Liebe Evelyn, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen. Und dann wird der Frank dich zurückrufen. Und dann habt ihr Zeit und dann wird er dir einige Sachen an die Hand geben. Ich wünsche dir für die nächste Zeit, das ist eine schwere Zeit, ich weiß. Ich wünsche dir aber dennoch Zuversicht und Kraft. Gut, danke schön. Alles Gute von Herzen und wir melden uns gleich. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Benjamin, 28. Hallo. Guten Morgen, Benjamin. Hallo, ja, Benjamin. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Benjamin, weswegen rufst du an? Ja, also ich gehe jetzt seit so einem halben Jahr zu einer Prostituierten und ja, ich glaube, daraus wird sich halt mehr entwickeln und ja, ich war jetzt am Wochenende wieder bei ihr gewesen, also die letzte Zeit bin ich da auch häufiger hingegangen, sprich im Januar war ich, glaube ich, 3-mal da, jetzt im Februar auch 3-mal, das eine Mal haben wir halt wirklich nur gequatscht. Und musst du denn jedes Mal zahlen? Ja, ja. Ja, auch für Quatschen musst du zahlen. Wie viel zahlst du? Na, für eine Stunde 100 Euro. Ja, schon ein ordentlicher Preis. Arbeitet, ja, sie, arbeitet sie in einem Bordellhaus? Nee, das ist mehr in so einem ganz normalen privaten Mehrfamilienhaus, wo halt auch andere Wohnungen sind. Mhm. Und ja. Bist du denn? Da hat sie halt ein Zimmerchen. Ja. Ja. Ist sie in deinem Alter ungefähr? Ja, die ist halt in meinem Alter, genau. Und bist du an sich solo? Ja, ich bin solo. Ja. Sonst würde ich da ja gar nicht hingehen, also. Da hat man das eine oder andere auch schon mal gehört, also. Ja, das habe ich ja auch schon mal in deiner Sendung gehört. Also, so, jetzt. Das ist ja nicht. Jetzt glaubst du, dass du dich verliebt hast in die Prostituierte? Ja, das nicht, aber ich meine, ich merke schon, also, dass es da so eine gewisse Sympathie zwischen mir und ihr halt gibt, weil ich meine, wir haben jetzt auch die Nummern halt ausgetauscht. Ich habe jetzt ihre Handynummer halt und wir haben da jetzt auch halt viel geschrieben die letzten beiden Tage. Okay, ihr Deutsch ist jetzt nicht so gut, aber sie gibt halt ihr Bestes. Und woher kommt sie? Aus welchem Land? Serbien. Mhm. Und ist erst seit 9 Monaten hier, hat sie mir gesagt. Und ja. Ja, und sie hat halt mir geschrieben, dass sie glaubt, dass ich halt ein guter Mensch bin und dass sie mich halt besser kennenlernen möchte und ja. Ist sie legal in Deutschland? Das weiß ich gar nicht, das habe ich gar nicht gefragt. Mhm. Also da bin ich jetzt überfragt. Mhm. Also ich habe gefragt, ob sie das freiwillig macht, hat sie genickt halt, ja. Aber das weiß man auch nicht genau, ob das stimmt. Ja. Genau, das man weiß nicht, halt wer, auch nicht so sicher. Man genau. weiß nicht, wer hinter ihr steht und genau. Weiß ich auch welche nicht. Mächte da am Werk sind. Ach, genau. Benjamin, grundsätzlich sage ich bei solchen Sachen immer Vorsicht. Ja, das denke ich mir auch. Vorsicht. In der Regel enden diese Geschichten meistens traurig. Ja. Es gibt sicher Ausnahmen, aber wenn du noch nicht elementar entflammt bist in Liebe, würde ich an deiner Stelle das Ganze zurückfahren. Du weißt nicht, in was du da reingerätst. Du weißt nicht, ob das Mädel dir die Wahrheit sagt. Du weißt gar nichts über das Mädchen. Du weißt nicht, ob sie illegal hier ist. Du weißt nicht, ob sie einen Zuhälter hat. Du weißt nicht, ob da irgendwelche mafiösen Strukturen im Hintergrund sind. Du weißt nichts. Genau. Also ich meine, sie hat zwar einen anderen Namen gehabt und sie hat mir ihren richtigen Namen erzählt. Ne? Mhm. Und ja, mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Dann ist sie erst ein paar Monate hier. Da weiß man auch nicht, ob vielleicht eine Motivation dahinter steht, jemanden hier kennenzulernen, um dauerhafter hier zu bleiben. Man weiß das alles nicht. Ja, das stimmt auch wieder. Aber wenn du sagst, du bist noch nicht so richtig entflammt, dann ist es doch also gar kein großes Problem. Auf die. Ja, aber ich meine, ich finde die halt schon toll und ich gehe da auch gerne hin, weil es halt ganz okay halt so. Okay, du kannst sie ja als Prostituierte besuchen. Ja. Aber natürlich besteht die Gefahr, je öfter du hingehst, desto mehr verwickelt sich das Ganze. Genau. Das ist. Ich würde es nicht machen, Benjamin. Ich würde es nicht machen. Wie lange bist du denn schon solo? Wie lange ich jetzt solo bin? Ein halbes Jahr. Ah ja, gut. Geht ja noch. So. Und es gibt ja da, wo du wohnst, sicher auch noch ein, zwei andere nette Mädels. Ja, bestimmt. Also ich meine, ich sehe jetzt auch nicht gerade schlecht aus. Also. Ja, aber im Moment habe ich gar keine Lust auf eine Beziehung. Ja, umso besser. Ja. Aber irgendwie hat die halt so eine positive Ausstrahlung, dieses Mädchen. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, aus dem Land, wo sie herkommt. Mhm. Sie hat ein schönes Lächeln, schöne Augen und ja. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, man weiß nicht, was dahinter steckt. Bist du eigentlich jetzt zum ersten Mal zu einer Prostituierten gegangen? Nein, das nicht. Also, das nicht. Warum? Was bringt dir das, zu Prostituierten zu gehen? Ja, einfach Sex. Ja gut, das ist... Unkompliziert ist es. Ja, das meine ich. Viele sagen ja, oh Gott, das ist für mich uninteressant, für Geld auch noch, für Sex auch noch Geld bezahlen zu müssen. Aber ja, was ich dir noch gar nicht... Ja, ich bin halt auch schon zu anderen Prostituierten gegangen, aber was da halt jetzt für mich eine ganz neue Situation war, also ich meine, ich bin da ja auch so mit Geschlechtskrankheiten so eigentlich halt immer so mit geschützten Sex und halt so die letzten beiden Male haben wir das halt so weggelassen, ne? Und ja. Moment, das hast du jetzt bei ihr weggelassen, bei der jetzigen? Ja, ja, also. Bist du wahnsinnig? Ich hab das nicht weg. Was? Bist du wahnsinnig? Du schläfst ungeschützt mit ihr? Ja. Warum? Ja, weiß ich nicht, weil ich doof, glaube ich, bin irgendwie. Mensch, Benjamin, du bist ein Kerl von 28. Ja. Das ist ja nun die Grundregel schlechthin, wenn man zu einer Prostituierten geht, dass man sich schützt. Ja, das ist mir auch klar. Das machen die ja von sich auch immer, ne? Mhm. Also eigentlich bin ich ja da, ne, ich meine, ich war dann halt auch erschrocken, wo es dann auf einmal so ohne passiert ist. Dann habe ich sie auch erstmal gefragt, ob sie halt gesund ist und regelmäßig zum Arzt geht, ne? Und das hat sie halt bejaht, ne? Ja. Benjamin. Also, gut, dass wir noch ein bisschen weiter geredet haben, dass du mir das erzählt hast. Das ist ein absolutes No-Go. Absolut. Ja, und deswegen meine ich ja, das ist ja ein No-Go für eine Prostituierte, halt mit ihrem Freier halt ungeschützten Verkehr zu haben. Also ich kenne das halt nicht. Also ich war halt auch schon bei anderen. Und du, das ist, du meinst, das wäre ist ein Signal ihres Vertrauens an dich gewesen? Ich sag's mal, ja, ich denke schon, ja. Was immer es auch sein mag, lass es sein. Lass es sein. Da müssen wir doch gar nicht drüber reden, Mensch. Das ist eine Prostituierte. Ja. Wer weiß, wie oft sie, wenn sie es bei dir macht, dass sie es vielleicht öfters bei anderen auch macht. Da hast du dir so schnell irgendwas geholt. Da musst du dir doch jede Geilheit vergeben bei dem Gedanken. Ja, ja, das stimmt auch wieder. Mann. Benjamin, mehr kann ich hier nicht sagen. Sei vorsichtig und lass die Finger davon. Im Sinne einer Beziehung zumindest. Ja, ja. Sowieso. Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss, Benjamin. Ciao. Und hier ist Simone. Simone ist 56. Guten Morgen, Simone. Morgen. Morgen. So. Ich hatte das Thema Alkohol. Du hast das Thema Alkohol, weil du alkoholabhängig bist. Genau. Und seit 2 Jahren und 5 Monaten jetzt trocken. Das ist schon mal gut. Mann, ja, ich heb ja auch den Daumen, aber... Wie lange warst du Alkoholiker, also aktive Alkoholikerin? Also exzessiv gesoffen habe ich 17 Jahre. Boah. Und jetzt? 2 Flaschen Wodka am Tag. 2 Flaschen Wodka am Tag? 3! Dass man das überhaupt aushält. Ja, das verstehe ich auch nicht, aber... Wie warst du denn nach 3 Flaschen Wodka drauf? Cool. Cool? Ja. Was heißt cool? Na gut, ging's gut. Dir ging's gut nach 3 Flaschen Wodka? Ja, natürlich. Und wie ging's dir am nächsten Tag? Naja, also mit der Zeit gewöhnt sich der Körper ja dran, war die erste Zeit, war natürlich Kotzen und hast du nicht gesehen und dann hat man sich gedacht, okay, kein Alkohol mehr, das reicht, aber der Körper braucht es. Wenn das so cool und so toll war, warum hast du dich denn vom Alkohol verabschiedet? Ich bin eine Rolltreppe runtergefallen an der S-Bahn mit 3,87 Promille und hab mir Schulterblatt angebrochen, Handgelenk gebrochen, Nasenbein war durch. 6 Zähne habe ich mir rausgeschlagen. Ach du je. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt müsstest du mal die Bremse ziehen. Du sprichst immer so von gab es in der Zeit keinen Mann oder eine Familie? Nee, meine, die Kerle, die haben sich alle totgesoffen von mir, die ich hatte. Und hast du Kinder? Ja, 3. Ach, und die lebten damals bei dir, als du... Ja, ja. Die waren top. Also da kann ich auch nicht sagen, ich bin morgens früh aufgestanden, hab die Kinder fertig gemacht zur Schule, hab meine Bude aufgeräumt, hab Mittagessen gekocht, bis um 10 Uhr hat jetzt alles gestanden und dann ab 10 habe ich angefangen zu trinken. Ab 10 Uhr? Morgens, ja. So, dann kamen die Kinder von der Schule nach Hause und die Mama war besoffen. Naja, halb angedröhnt, wollen wir mal so sagen. Naja, und die Kinder haben das ja mitbekommen. Ja, natürlich. Hat dir das nicht zu denken gegeben damals? Nein, damals hat mir das nicht zu denken gegeben, weil ich der Meinung war, das war die Zeit gewesen, wo ich diese Trinken gebraucht habe. Ich kam davon nicht los, ich kam davon nicht weg. Hast du denn, Simone, hast du vor den Kindern in der Wohnung gesoffen? Ja, natürlich. Die haben das alles gesehen? Ja, meine Kinder waren noch so weit schon gewesen, die haben halbe Flaschen Wodka schon versteckt, damit ich nächsten Morgen was habe. Aber da hättest du doch wach werden müssen, das kann ich den Kindern nicht antun. Ja, natürlich, ich weiß, dass das ein Fehler war, aber was sollte ich machen? Der Körper hat es gebraucht. Aber dann hat erst der Sturz von der Rolltreppe hat dich dann wachgerüttelt. Ja, ja, leider Gottes, ja. Wie mir geht's jetzt scheiße, mir geht's richtig scheiße heute Nacht. Warum? Na, weil ich Saufdruck habe ohne Ende. Ich laufe hier wie so ein Tiger durch die Wohnung. Und manchmal denke ich, okay, Pelle an, fahr runter zur nächsten Tanke und hol dir was. Um Gottes Willen. Du bist jetzt, was hast du gesagt, 2,5 Jahre trocken. Ja. Was ja schon verdammt gut ist. Respekt, ja. Respekt, Respekt. Dankeschön. Das wirft man nicht so schnell weg, Simone. Mhm. So, sind die Kinder noch im Haus? Nein. Die sind raus? Ja, ja, die sind alle erwachsen, haben alle ihre eigene Familie. Wie waren denn jetzt so diese 2,5 Jahre ohne Alk? Wie waren die? Schwer, sauschwer. Ich finde ja, richtig schwer. Ich habe in den 2,5 Jahren, habe ich mir jetzt eine Selbsthilfegruppe aufgebaut. Die ich führen tue jede Woche, jeden Mal am Donnerstag, für Alkoholiker und Tablettenabhängige. Kannst du denn nicht, wenn du in so einer Notsituation bist wie heute Abend, dass du durch die Wohnung tigerst und willst Alkohol haben, jemand aus der Selbsthilfegruppe anrufen? Das kann ich doch nicht machen, ich kann doch nicht mitten in der Nacht irgendjemanden anrufen. Ich dachte, das wäre so üblich bei solchen Gruppen. Dass man naja, aber ich weiß nicht, das sind alle Leute, die selber Probleme haben. Ja, verstehe. Und da kann ich dann nicht anrufen. Jut, es gibt ja auch so eine Nummern, Hotline-Nummern, wo man anrufen kann. Hier für, wenn du Probleme hast, ruf an oder so. Habe ich schon mal gemacht, aber das bringt mir nichts, weil ich mir immer vorkomme wie so ein Alien. Wenn ich über Thema Alkohol rede, dann denke ich immer, die Leute verstehen mich nicht, weil die nicht wissen, mit was für ein Problem ich hier rumtiger. Ich hab einen Stein auf der Brust, einen virtuellen Stein auf der Brust, da wo ich denke, der erdrückt mich. Mhm. Und wenn ich jetzt was trinken tue, dann würde dieser Stein wieder verschwinden. So, wie meiner. Und dann wären die 2,5 Jahre, ich sag's ganz krass, für'n Arsch. Und das ist das, was mich noch zurückhält. So, und das ist genau das, was ich zurückhalten muss. Weil dann hast du einen extremen Rückfall in deinem Leben. Und du weißt, was es bedeutet, dann wieder von vorne anzufangen und die ganze Tortur wieder durchzuziehen. Ich bin im Tageszentrum drin, von morgens um 8 bis nachmittags um 16 Uhr. Ja. Damit ich eben diese Gedanken aus dem Kopf rauskriege. Mhm. Aber wenn ich da sitze mit 11 oder sagen wir mal so mit 17 Leute, ja, und ich höre, der ist rückfällig geworden, der ist wieder zu Hause, weil er rückfällig geworden ist, die liegt im Krankenhaus, weil sie rückfällig geworden ist, dann sagt mir doch mein Teufelchen auf der Schulter, warum machst du das nicht auch? Nee, da muss einmal das, kannst du das doch. Nee, da muss das Engelchen dir sagen, weißt du, nee, das muss anders sein. Dann sagt das Engelchen auf deiner Schulter, so tief möchte ich nicht nochmal sinken. Ich bin ein starkes Weib. Ich zieh das durch. So muss es sein. Nicht das Teufelchen hören. Du musst das Engelchen hören. Da finde ich aber, dieses Engelchen ist wirklich so klein wie eine Wanze. Ach was. Ich merke doch, ich höre doch, dass du auch eine sehr starke Frau bist, Simone. So. Und diese Stärke, die du hast, eine zupackende Frau bist du, die kannst du doch auch in, das hast du jetzt 2,5 Jahre schon geschafft, auch in die Stimme des Engelchens reinlegen. Dass das Engelchen nicht anschreit und sagt, bist du bescheuert, Simone? Willst du wieder in die Gosse? Willst du deinen Körper kaputt machen? Willst du Leberzirrhose haben in absehbarer Zeit? Willst du ein Dreck sein? Mann, ich glaube, wenn ich diese Selbsthilfegruppe nicht hätte, dann hätte ich schon längst wieder angefangen zu trinken, ja. Weil mir das alles übersteht. Das stürzt alles auf mich ein. Meine Krankheiten werden immer mehr. Ich fühle mich wie... eine 90-Jährige. Was für Krankheiten hast du? Ich leide unter Polyneuropathie. Also das ist diese Nervenkrankheit vom Alkohol her. Das hast du dir eingebrockt durch den Alkohol? Durch den Suff, ja. So. Ja, natürlich. Wenn du wieder säufst, wird das alles noch viel schlimmer. Ich denke, dann merke ich es nicht mehr. Weißt du? Einmal. Ja, aber dann kannst du dir gleich einen Strick nehmen, Mensch. So ist das doch nicht, so ist es doch nicht gedacht. Und so soll das Leben doch nicht sein. Du sollst doch noch von deinem Leben was haben, Mensch. Du bist 56, ist doch kein Alter. Ich glaub dir das ja, dass du viel, viel üble Sachen erlebt hast. Deine Kerle waren alle versoffen, hast du gesagt. Und wer weiß, was auch ein schweres Leben früher stattgefunden hat. Aber das heißt ja nicht, dass das Leben weiterhin schwer sein soll. Du sollst noch was Schönes haben, Simone. Bist, ja. bist du noch da? Ja, ich bin noch da, ja, natürlich. Für mich ist es sauschwer, wirklich. Jetzt bin ich in einer Bredouille, weil ja. du hörst die Musik. Aber wir werden dich jetzt nicht fallen lassen. Das heißt, wir rufen dich, wenn wir beide uns verabschiedet haben, legst du auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Und wehe, du fasst bis dahin einen Wodka an oder so. Nein, ich habe keinen Suft drin in der Hütte. Okay. Alles klar. Simone, bis gleich. Mach's gut, Jürgen. Tschö. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Tim Dohnke, morgen haben wir Themen nach. Das Thema heißt Gier. Ich möchte gerne mich mit extrem gierigen Menschen unterhalten, die gierig sind nach Geld, Essen, Erfolg, Sex, Aufmerksamkeit oder vielleicht auch nach bestimmten Rauschzuständen. Und ich möchte gerne mit Opfern von gierigen Menschen sprechen. Ihr könnt ab 0 Uhr wie immer anrufen oder dann auch während der Sendung. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Macht's gut, gute Nacht. Tschüss.